Erster Gott sagt Mose, was er tun wird. Der Pharao muss Israel gehen lassen. Gott wird den Pharao dazu zwingen. Israel muss Ägypten verlassen. Zweiter Gott sprach zu Mose. Er sagte, ich bin Jahwe. Dritter, ich zeigte mich Abraham, Isaac und Jakob. Ich war der allmächtige Gott für sie. Aber sie kannten meinen Namen Jahwe nicht. Vierter, ich habe ihnen ein Versprechen gegeben. Ich gebe ihnen das Land Kanaan. Dort lebten sie als Fremde. Das Land wird ihnen gehören. Fünfter, ich hörte das Klagen der Israeliten. Die Ägypter machen sie zu Sklaven. Ich erinnere mich an mein Versprechen. Sechster, sage den Israeliten, ich bin Jahwe. Ich befreie euch von der Arbeit für Ägypten. Ich rette euch aus der Sklaverei. Ich zeige meine große Macht. Siebter, ich mache euch zu meinem Volk. Ich werde euer Gott sein. Ihr werdet wissen, ich bin Jahwe, euer Gott. Ich rette euch aus der Sklaverei in Ägypten. Achter, ich bringe euch in das Land. Ich habe es Abraham, Isaac und Jakob versprochen. Ich gebe es euch als euer Eigentum. Ich bin Jahwe. Neunter, Mose sagte dies den Israeliten. Aber sie hörten nicht auf ihn. Sie waren traurig und müde. Sie mussten sehr hart arbeiten. Zehnter, dann sprach Jahwe wieder zu Mose. Elfter, geh zum Pharao, dem König von Ägypten. Sage ihm, lass die Israeliten gehen. Sie sollen sein Land verlassen. Zwölfter, Mose sagte zu Jahwe, die Israeliten hören nicht auf mich. Wie soll der Pharao auf mich hören? Ich kann nicht gut sprechen. 13. Jahwe sprach zu Mose und Aaron. Er gab ihnen einen Auftrag. Sie sollten zu den Israeliten gehen. Sie sollten auch zum Pharao gehen. Sie sollten Israel aus Ägypten führen. 14. Hier sind die Familien der Vorfahren. Ruben war Israels erster Sohn. Seine Söhne waren Hanoch, Palu, Hezron, Shami. Das sind Rubens Familien. 15. Die Söhne Simeons waren Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar. Auch Sol, der Sohn einer Frau aus Kanaan. Das sind Simeons Familien. 16. Die Söhne Levis waren Gerson, Kahat, Merari. Levi wurde 137 Jahre alt. 17. Gersens Söhne waren Libni und Simei. Das sind ihre Familien. 18. Kahats Söhne waren Amram, Jesaa, Hebron, Uziel. Kahat wurde 133 Jahre alt. 19. Merares Söhne waren Maheli und Musi. Das sind Levis Familien. 20. Amram heiratete Jochebed. Sie war seine Tante. Sie bekamen Aaron und Mose. Amram wurde 137 Jahre alt. 21. Jezias Söhne waren Korah, Nefeg und Sichri. 22. Uziels Söhne waren Misael, Elzaphan und Sitri. 23. Aaron heiratete Eliseba. Sie war Aminadabs Tochter. Sie war Nahassons Schwester. Sie bekamen Nadab, Abihu, Eliasar, Itamar. 24. Korahs Söhne waren Assir, Elkanah und Abiasaf. Das sind die Familien der Korahiter. 25. Eliasar war Aarons Sohn. Er heiratete eine Tochter von Putziel. Sie bekamen Pinehas. Das sind die Familien der Leviten. 26. Das waren Aaron und Mose. Jahwe gab ihnen einen Befehl. Führt die Israeliten aus Ägypten heraus. 27. Mose und Aaron sagten dem Pharao. Sie sagten, wir führen Israel aus Ägypten. 28. Jahwe sprach mit Mose in Ägypten. 29. Jahwe sagte zu Mose, ich bin Jahwe. Sage dem Pharao alles. Sage ihm, was ich dir sage. 30. Mose sagte zu Jahwe, ich kann nicht gut sprechen. Wie soll der Pharao auf mich hören?